Deutschlandfunk, Medias Res. Und wir bleiben bei einem Großen der amerikanischen Social-Media-Szene, bei Facebook nämlich. Facebook hat zurzeit nicht gerade das, was man einen Lauf nennt, denn die schlechten Nachrichten für Mark Zuckerbergs Erfindung reißen nicht ab. Nun ist schon allgemein bekannt, dass das soziale Netzwerk es mit dem Datenschutz nicht so genau nimmt. Doch Enthüllungen der New York Times und des britischen Observer vom Wochenende zeigen eine neue Dimension. Wieder einmal geht es um den Einfluss, der via Facebook auf den amerikanischen Wahlkampf ausgeübt worden ist. Ich bin nun mit Deutschlandradio-Korrespondent Thilo Kössler in Washington verbunden. Herr Kössler, was wird Facebook denn genau vorgeworfen? Es geht um den Vorwurf, Brigitte Baetz, allzu leichtfertig mit den Daten von Facebook-Nutzern umgegangen zu sein. Es geht um den Vorwurf der Nachlässigkeit beim Schutz von Daten. Es geht um den Vorwurf, dass die Internetdienste trotz aller Beteuerungen des Schutzes der Privatsphäre sich nicht selbst regulieren können. Facebook, heißt es, habe viel zu spät reagiert, verharmlost, verschwiegen, vertuscht. Und diese Firma Cambridge Analytica jetzt erst auszusperren, das ist die Firma, über die wir gleich noch reden werden, jetzt erst auszusperren, diese Entscheidung käme viel zu spät, denn die Vorgänge reichen bis ins Jahr 2015 zurück. Dahinter steckt allerdings, Frau Baetz, noch ein viel weitergehender Vorwurf, dass sich nämlich Facebook, wenn auch möglicherweise unwissentlich, zum Instrument unseriöse Machenschaften hat machen lassen, mit weitreichenden Folgen für die amerikanischen Wahlen. So wie es aussieht, kommt Facebook tatsächlich möglicherweise eine zentrale Rolle zu in dieser sogenannten Russland-Affäre, also beim russischen Versuch, die US-Wahlen zu beeinflussen. Facebook könnte so etwas wie die Datenautobahn für die Manipulation möglicherweise von Millionen von Mailern gewesen sein. Wie genau ist das passiert? Im Zentrum steht ja die Firma Cambridge Analytica. Was hat die damit zu tun? Lassen Sie mich erstmal etwas über Cambridge Analytica sagen. Das ist ein umstrittenes Unternehmen, das sich rühmt, die Wahlkampfkampagne Donald Trumps mit Expertise und Einsichten versorgt zu haben, die möglicherweise wahlentscheidend gewesen sind. Sie wurde angeheuert von Jared Kushner, das ist der Schwiegersohn Donald Trumps. Sie wurde betreut von Stephen Bannon, dem unheimlichen ehemaligen Planungschef und Breitbart-Chef mit besten Kontakten zur rechtsextremen Szene in den USA. Und dahinter steckt als Finanzier einmal mehr der Milliardär Robert Mercer, der Millionen Dollar locker machte, um Cambridge Analytica zu finanzieren. Was ist passiert? Cambridge Analytica hat vorgegeben, eine akademische Untersuchung zu machen und hat Facebook-Nutzern einen Fragenkatalog zukommen lassen und hat sich auf diese Weise nicht nur Zugang zu diesen 270.000 freiwilligen Nutzerdaten verschafft über Persönlichkeitstests und eine App namens This is my digital life, sondern auch zu Freunden dieser Nutzer und hatte am Ende Zugriff zu 50 Millionen Nutzerdaten. Und das war das Werkzeug, mit dem es Donald Trump gelungen ist, die Wahl zu gewinnen, sagen Experten. Es geht um das sogenannte Micro-Targeting, die Erstellung von Wählerprofilen über das Ausspionieren und Kombinieren von gezielten Informationen, die dann über dieses Micro-Targeting zum Instrument der Wählermanipulation werden. Also es geht um die Erstellung psychografischer Profile und damit um die Beeinflussung von Wählern. Und wie kommen jetzt Russland, wie kommen die Russen ins Spiel? Ja, das ist die entscheidende Frage und hier wird es ein bisschen slippy, ein bisschen ein schlüpfriges Gelände. Das alles interessiert längst auch Robert Mueller, den Sonderermittler in der Russland-Affäre. Dass Donald Trump Mueller an diesem Wochenende so ins Visier genommen hat, das dürfte möglicherweise auch mit dieser Entwicklung von Facebook zu tun haben. Ja, es gab bereits Russland-Kontakte. Man weiß, dass die Muttergesellschaft von Cambridge Analytica, die SCL Group, intensive Kontakte zum russischen Lukoil-Konzern hatte. Der Ölkonzern soll interessiert daran gewesen sein, wie man Daten nutzen kann, um amerikanische Wähler zu erreichen, berichtet heute das Magazin Politico. Und Cambridge Analytica hatte offenbar auch Kontakte zu Julian Assange, dem WikiLeaks-Gründer, der die gestohlenen Daten aus dem Zentralcomputer der Demokraten in Umlauf brachte und damit Hillary Clinton massiv geschadet hat. Ja, und auch da ist jetzt Facebook schon wieder ins Gerede gekommen. Facebook habe sich zur Manipulation-Plattform machen lassen. Jetzt gerät Facebook auch im Kontext mit Cambridge Analytica ins Zwielicht. Es soll sehr intensive Kontakte zu Russland gegeben haben. Und eine Rolle spielt dabei Brad Parscale. Brad Parscale war der Leiter der digitalen Wahlkampfkampagne von Trump. Der Geheimdienstausschuss hat ihn befragt, er hat keine Frage beantwortet, aber es scheint, schreibt Politico in aller Vorsicht, eine direkte Verbindungslinie zu geben von Jared Kushner zu Brad Parscale zu Cambridge Analytica. Und die entscheidende Frage ist, Frau Baetz, ob es bei der Zusammenarbeit der Trump-Kampagne denn tatsächlich eine aktive Zusammenarbeit gegeben hat, auch Absprachen mit den russischen Kontaktleuten. Wenn ja, wäre das der Beweis, auf den Sonderermittler Maller nur gewartet hat. Eine spannende Geschichte, ein Krimi fast. Das ist richtig und es war aber sehr umstritten, wie groß eigentlich die Beeinflussung der Wahl war durch das sogenannte Micro-Targeting, das Sie genannt haben, also das gezielte Ansprechen einzelner Personen via Facebook. Ändert sich da gerade was in der öffentlichen Wahrnehmung? Naja, die Geschichte an sich mit dem Micro-Targeting, das ist eigentlich schon bekannt gewesen. Nur jetzt rückt es wirklich tatsächlich ins Bewusstsein. Und vor allen Dingen, was die Brisanz ausmacht, das sind eben die Kontakte zu den Russen und die russischen Hintermänner, die es offenbar gegeben hat. Der Geheimdienstausschuss ist bisher nicht weitergekommen bei der Einvernahme von Brad Parscale. Ich habe es geschildert. Er hat auch keine Druckinstrumente in der Hand, das Repräsentantenhaus. Die hat nur Robert Mueller. Er kann sogenannte Subpoenas aussprechen. Also er kann veranlassen, dass sämtliche Dokumente herausgegeben werden. Ob das geschieht oder ob das möglicherweise schon geschehen ist, das wissen wir nicht, denn Mueller arbeitet äußerst diskret. Er hat Brad Parscale noch nicht vernommen, aber offenbar ist es so, dass er wohl sehr, sehr viel weiß. Und wir bleiben dran. Vielen Dank, Thilo Kössler.